Caroline von Schelling und Dorothea von Schlegel sind klug und gebildet und scheren sich wenig um die Normen der Gesellschaft. Und beide haben in den 1760er Jahren das Licht der Welt erblickt. Vor ihnen liegt ein ebenso leidenschaftliches wie skandalumwittertes Leben, das geprägt ist durch die Salonkultur des 18. Jahrhunderts. Die Autorin des folgenden Features folgt den Spuren ihres Lebens. Wir wiederholen das Feature anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März. Sie finden es auch in der ARD Audiothek. Caroline von Schelling und Dorothea von Schlegel. Porträt zweier Salonieren des 18. Jahrhunderts. Feature von Margareta Blum-Schinnerl. Sonntag, 6. Oktober 1799. Es ist ein herbstlicher Tag, als Dorothea in einer Pferdekutsche das Stadttor von Jena passiert. Der Kutscher hält vor einem kleinen Haus am Löbter Graben. Dorothea nimmt die Hand ihres 6-jährigen Sohnes Philipp, lässt das Gepäck hinaustragen, atmet tief durch und schreitet etwas zögerlich auf die Haustür zu. Dahinter wohnt die Kommune 1 der deutschen Kulturgeschichte, wie die Schriftstellerin Barbara Sichtermann sagt, die den Spuren berühmter Frauen des 18. bis 20. Jahrhunderts gefolgt ist. Dorothea war, als sie dann Berlin verließ, so eine Art Verfemte. Antisemitische Vorurteile gab es auch. Besonders wurde ihr angekreidet, dass sie ihren Mann aufgegeben hatte. Sie hatte sich scheiden lassen von ihrem Mann Simon Veit. Immerhin hatte er ihr einen Sohn gelassen. Mit dem kam sie dann nach Jena und stand auf Carolines Schwelle. Und Caroline hat sie sehr freundlich aufgenommen, war auch neugierig auf Dorothea, die immerhin die Geliebte damals war von Friedrich Schlegel, Carolines Schwager und auch gutem Freund. Caroline lebt bereits seit 3 Jahren in Jena. Sie ist eine viel bewunderte, sehr kluge und gebildete Frau, die gemeinsam mit August Wilhelm Schlegel ein gastoffenes Haus führt. Dichter, Philosophen und Wissenschaftler zählen zu den Gästen am Löbter Graben. Ludwig Tieck, Sophie Mereau, Novalis, Clemens Brentano, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Schelling, Wilhelm von Humboldt. Es ist die Zeit der Frühromantik. Caroline und Dorothea sind gleichaltrig. Beide sind im Jahr 1763 geboren. Dorothea in Berlin als Tochter des berühmten Aufklärers Moses Mendelssohn und Caroline in Göttingen als Professorentochter. Carolines Vater ist einer der Vorzeigeprofessoren der Universität Göttingen, Professor Johann David Michaelis, Orientalist und Theologe. Göttingen hat Mitte des 18. Jahrhunderts etwa 6.000 Einwohner. Nicht mal ein Viertel kann lesen und schreiben. Da ist es schon ein großes Privileg, in eine gebildete Familie hineingeboren zu werden. Caroline lernt Französisch, Italienisch, Englisch. Sie liest viel, Shakespeare im Original, Milton, Humes und sie spielt Klavier. Die Bildungsteilhabe für Mädchen im 18. Jahrhundert ist aus dem Geist der Aufklärung erwachsen. Die Historikerin und Biografin Brigitte Rosbeck betont, dass sie jedoch immer noch enge Grenzen findet. Caroline hat alles, was ihr an Wissen, Mathematik, Sprachen, Geschichte, Geografie, eben was den Fächerkanon damals ausmachte, aufgesogen wie ein Schwamm. Die war nicht nur bildungswillig, die war ganz einfach wild darauf zu lernen. Sie hat sich, weil sie die Göttinger Universitätsbibliothek persönlich nicht betreten durfte, vom dortigen Bibliothekar Bücher geben lassen. Lesewut kann man das nennen. Das hatte damals viele Mädchen befallen, weil die konnten ja nur übers Lesen sich das Leben erobern. Darf man nicht vergessen. Letztlich waren sie dann und blieben auch eingeengt. Caroline hatte einige Freundinnen, ebenfalls Professorentöchter, die etwas irreführend als Universitätsmamsellen bezeichnet werden. Es ist eine Clique von gebildeten und belesenen Mädchen aus intellektuellen Elternhäusern, denen sie auf ihrem Lebensweg immer mal wieder begegnen wird. Dazu gehörte Dorothea Schlözer, die erste Doktorin der Philosophie in Deutschland. Mit 17 Jahren bekam sie den Doktorhut. Die andere war Therese Heine, ihre Freundfeindin. Es gab noch weitere Mädchen, die aber nahezu, wenn ich überlege, allesamt ihr Glück nicht in ihren Ehen gefunden haben. Und Caroline auch erst in ihrer dritten. Eine standesgemäße Ehe in gesicherten Verhältnissen zeichnet sich als ihr Lebenspfad ab. Doch wird sie weit über die Grenzen der ihr als Frau gesetzten Rolle hinausgehen. Als 18-Jährige schreibt Caroline: Ich würde, wenn ich ganz mein eigener Herr wäre und außerdem in einer anständigen und angenehmen Lage leben könnte, weit lieber gar nicht heiraten und auf andere Art der Welt zu nutzen suchen. Dorothea, das andere weibliche Mitglied der WG am Löbter Graben, kommt in Preußen, in Berlin, zur Welt. In Berlin leben etwa 100.000 Menschen. Hier der Adel, die Offiziere und Beamten, dort die Kleinbürger und Arbeiter. Hier die Christen, dort die Juden. Zahlenmäßig sind die Juden in der absoluten Minderheit, nur etwa 3.000. Die meisten von ihnen arme Schlucker. Dorotheas Geburtsname: Brendel Mendelssohn. Die Mendelssohns sind jüdisch. Dorotheas Vater ist der berühmte Moses Mendelssohn. In ganz Europa wird er geschätzt als Philosoph der deutschen Aufklärung. Lessing setzt ihm ein literarisches Denkmal in seinem Drama Nathan der Weise. Nathan tritt für Toleranz und für ein gleichberechtigtes Nebeneinander der Religionen ein. Dorothea wächst in einer Welt mit Büchern, Musik und Malerei auf. Aber vor allzu viel Bildung werden die Töchter gewarnt. Das schade ihnen später auf dem Heiratsmarkt. Selbst der aufgeklärte Mendelssohn schreibt: Gelehrt werden, dafür behüte sie Gott. Eine mäßige Lektüre kleidet im Frauenzimmer, aber keine Gelehrsamkeit. Ein Mädchen, das sich die Augen rot gelesen, verdient ausgelacht zu werden. Vorherrschende Meinung zu Zeiten der Aufklärung: Mädchen und Töchter sollen zwar was lernen, sich bilden, aber nur so viel, dass sie ihren Gatten interessierte und verständnisvolle Ehefrauen sein können. So viel, dass sie ihre Söhne angemessen und gründlich erziehen können. Für Dorothea ist es nicht leicht, in dieser ambivalenten Welt groß zu werden. Hier das offene und weltzugewandte Leben, dort die jüdische Kultur. In der Öffentlichkeit, draußen auf der Straße, werden sie als Juden beschimpft, auch die Mendelssohns. Das prägt sich ein. Beide, Caroline und Dorothea, wachsen in einer intellektuellen und privilegierten Welt auf. Beide entwickeln früh eine eigenständige Persönlichkeit. Während Caroline in Göttingen im Zentrum der Gesellschaft steht, erlebt Dorothea in Berlin, was es bedeutet, als Jüdin nicht dazuzugehören. Beide Frauen werden von ihren Familien standesgemäß verheiratet. Dorothea ist die erste, die eine Ehe eingeht. Obwohl Moses Mendelssohn Freiheit und Selbstverwirklichung predigt, legt er schon früh den Lebensweg für seine Tochter fest. Barbara Sichtermann empört sich. Es kann gut sein, dass in der jüdischen Erziehung die Dorothea doch sehr viel nachhaltiger und resoluter geimpft wurde mit der Vorstellung, sich als Frau ein Leben lang einem würdigen, natürlich Manne, unterordnen zu sollen. Ich meine, der Moses Mendelssohn, was hat er sich dabei gedacht, die 15-Jährige oder 16-Jährige zu verkuppeln mit einem sehr viel älteren Bankier, den das Mädchen überhaupt nicht liebte, ja? Der Bankier ist Simon Veit, 10 Jahre älter als Dorothea und einer angesehenen jüdischen Familie entstammend, die zudem einen Schutzbrief hat. Ein seltenes Privileg für Juden, das die Besitzer direkt unter den Schutz des Königs stellt. Mit der Heirat steigt Dorothea in die jüdische Oberschicht Berlins auf. Zunächst geht es gut. Die Ehe verläuft friedlich, Kinder werden geboren. Dorothea fügt sich, Kontenance bewahren, Anspruch auf Glück und Liebe gibt es nicht. Sie bringt 4 Kinder zur Welt, nur 2 überleben. Simon Veit ist gutmütig, untadelig, höflich. aber zu Literatur und Philosophie und Musik und Kultur hat er keinen Zugang. Dorothea beginnt ihn zu verachten, ihn gering zu schätzen. Auch Carolines Familie wählt einen standesgemäßen Ehemann aus. Sie heiratet ein Jahr später als Dorothea, im Jahr 1784. Angefangen hat sie als 20-Jährige, ganz normal, Konventionsehe mit einem Arzt, mit dem sie dann nach Clausthal ging, mit dem sie sich auch gut verstanden hat. Also man muss nicht davon ausgehen, dass es eine unglückliche Ehe war. 3 Kinder bringt sie zur Welt, nur eines erreicht fast das Erwachsenenalter. Die anderen beiden kleinen Kinder waren gestorben. Als Kleinkinder, das eine als Baby, das andere als Kleinkind, das passierte eben in jener Zeit sehr oft. Und wenn sie dann starben, das Unglück und der Schmerz waren sehr tief, sehr tief. Das ist auch bei Caroline in den Briefen zu finden. Ihr Mann ist fürsorglich und treu, jedoch auch er kein anregender Gesprächspartner. Er spürt, dass Caroline unglücklich ist. Der Winter ist ihr besonders zuwider. Durch hohen Schneefall ist Clausthal dann oft von der Außenwelt abgeschnitten. Ich auf der Schimmel, der Mond von Wallesrand. Im vollen Scheine flimmer, um mich ein fremdes Land. Und wie ich rings ersehe, die Flocken fahren Eis. Die Gegend war von Schnee. Sie vermisst das weltoffene Göttingen. Clausthal empfindet sie als spießig, provinziell. Caroline liest unaufhörlich. Ihre Freundinnen in Göttingen bittet sie um neue Bücher und Zeitschriften. Und sie schreibt Briefe, nahezu täglich. Caroline und Dorothea gehören zu einer kleinen Schicht, die qua Geburt Zeit und Muße hat. Zeit zum Lesen, Klavierspielen und vor allem Zeit zum Briefeschreiben. Die Briefeschreiberinnen literarisieren ihren Alltag. Die Historikerin und Biografin Brigitte Rosbeck hebt den unterhaltsamen Aspekt der Brieflektüre hervor. Das war natürlich auch dann, wenn man so sagen will, höherer Klatsch. Denn das hat einfach Spaß gemacht. Und wir wissen doch alle, dass es eigentlich nichts Spannenderes gibt, als so ein kleines bisschen die Bettdecke hochzuheben oder durchs Schlüsselloch zu schauen. Oder das, was man rausgefunden hat, mit dem anderen zu teilen und sich entweder lustig zu machen oder zu mokieren. Freundschaften wurden so gepflegt, über Distanzen. Die Briefe waren kleine literarische Schönheiten. Beide, Caroline und Dorothea, haben eine umfangreiche Sammlung von Briefen hinterlassen. Leider ist es nur ein Bruchteil von dem, was sie im Laufe ihres Lebens zu Papier gebracht haben, weil sie vieles an einem bestimmten Punkt ihres Lebens vernichtet haben. Gisela Horn, jener Literaturwissenschaftlerin und Romantikexpertin, hat einen großen Teil des romantischen Briefkonvoluts durchforstet. Ein Teil der Briefe liegt in der Handschriftenabteilung der Universität von Krakau. Krakau hat den größten Bestand romantischer Handschriftenliteratur. Also auch die Briefe der Brüder Schlegel, Dorothea, Sophie Merows Tagebücher. All das kann man in Krakau finden und eben auch die Briefe der Caroline Schlegel, die eine saubere Handschrift hatte. Es ist nicht schwierig, die zu lesen. Zitat aus einem Brief Carolines aus ihrer Clausthaler Zeit. Ich bin nicht mehr Mädchen. Die Liebe gibt mir nichts zu tun als in leichten häuslichen Pflichten. Ich erwarte nichts mehr von einer rosenfarbenen Zukunft. Mein Los ist geworfen. Plötzlich starb dieser Mann an einer Blutvergiftung. Und sie war zunächst natürlich erschüttert und unglücklich, dann aber frei. Sie war frei. Ja. Schwanger damals auch mit dem 3. Kind. Was machten damals Frauen, wenn ihnen die Männer wegstarben? Sie nahmen ihre Kinder bei der Hand und gingen zurück ins Elternhaus. Das hat Caroline auch gemacht. Und da wollten natürlich Verwandte und Freunde sie unbedingt sofort wieder verheiraten. Das war auch so üblich. Und die Männer, die ihr dann zugeführt wurden, waren überhaupt nicht nach ihrem Geschmack. Und dann hat sie gedacht, so, ich mache das nicht, ich heirate nicht gleich wieder. Ich überlege jetzt erstmal, was ich selber will. Und dabei kommen raus in langen Briefen, die sie einem Seelenfreund geschrieben hat, wo viel Selbstreflexion drin ist. Ich möchte Ahnung von Ungebundenheit, hat sie irgendwann mal geschrieben. Eine Ahnung von Ungebundenheit war immer in mir. Ich möchte frei sein, selbst entscheiden, wie ich lebe und was ich mache. Caroline lebt wieder in Göttingen. Zwischendurch zieht sie für 2 Jahre zu ihrem Bruder Fritz nach Marburg, der dort als Professor für Medizin lehrt. Trotz vieler Differenzen mit ihrer Familie, trotz ihrer ungewissen Lage, notiert sie: Göttern und Menschen zum Trotz will ich glücklich sein. Also keiner Bitterkeit Raum geben, die mich quält. Ich weiß nicht, ob ich je ganz glücklich sein kann, aber das weiß ich, dass ich nie ganz unglücklich sein werde. Ihr Temperament ging in Richtung Heiterkeit. Leute, lasst uns das Leben von seiner sonnigen Seite her nehmen. Die Sorgen, die Schmerzen kommen sowieso. Das war so ihre sehr pragmatische Lebensphilosophie, wie sie überhaupt sehr pragmatisch sich immer wieder in ihrem Leben entschieden hat. Im Frühjahr 1792 fasst Caroline den Entschluss nach Mainz zu ihrer Jugendfreundin Therese, eine der ehemaligen Universitätsmamsellen, zu gehen. Therese ist dort verheiratet mit dem hochgeschätzten Naturforscher Georg Forster. Georg Forster hat an der 2. Weltumsegelung von James Cook teilgenommen und vielbeachtete Reiseliteratur über die Südsee verfasst. Inzwischen leitet er die Universitätsbibliothek in Mainz und ist ein politischer Mensch geworden. Weltumsegler, Gelehrter, sehr berühmt damals, Georg Forster, und Freigeist und Demokrat. Und auf Seiten der Französischen Revolution, denn die war gerade erst passiert. Mainz ist Hauptstadt eines Kurfürstentums und zählt dank seiner Lage am Rhein zu den wirtschaftlich mächtigen Kleinstaaten. Im Oktober 1792 rücken die französischen Revolutionstruppen näher und sind im Begriff, die Stadt einzunehmen. Am 6. Oktober schreibt Caroline: Seit 6 Tagen erwarten wir täglich einen Einfall der Franzosen. Alle Adligen sind geflüchtet und der Kurfürst auch, in einem Wagen, wo er das Wappen auskratzen ließ. Wir bleiben. Wir sind nicht reich und ich bin arm. Sie glaubt, dass nun eine neue Zeit anbrechen werde. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Revolutionstruppen erobern Mainz. Georg Forster hat dann den Mainzer Jakobinerclub, der da natürlich dann gleich gegründet wurde, den hat er geleitet. Und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Caroline da außen vor geblieben ist. Denn sie war, was Forsters politische Ansichten betrifft, bis zum Schluss auf seiner Seite. Ende Februar besucht Caroline einen Fastnachtsball, den die Franzosen im kurfürstlichen Schloss ausrichten. Dort verliebt sich die seit 5 Jahren Verwitwete Hals über Kopf in einen sehr jungen französischen Offizier. Sein Name ist Jean-Baptiste de Grancey. Die Nacht wird nicht ohne Folgen bleiben. Im Juli 1793 endet die Republik nach monatelangen Kämpfen in Feuer, Verwüstung und Lynchjustiz. Die Preußen erobern Mainz zurück und die Revolutionäre flüchten. Auch Caroline verlässt die Stadt. Sie wollte zu Freunden nach Gotha, wurde aber unterwegs abgefangen, immer mit dem Töchterchen, der Kleinen, 7, 8 Jahre alt, in Festungshaft verbracht. Da hat sie dann 2 Monate unter elenden Umständen mit 7 anderen Leuten in einer Zelle, also es wird ein größeres Verlies gewesen sein, leben müssen und Eingaben gemacht, um freizukommen. Im Grunde hatte sie nichts verbrochen. 2 Monate bleibt sie mit ihrer Tochter Auguste interniert. Zunächst im Verlies der Burg Königstein, dann in Kronberg. In den Zeitungen steht, sie sei die Freundin von Forster, die Amie du Citoyen Forster. Über sie hofft man, an den Kopf der Mainzer Klubisten heranzukommen. Nur hatte Caroline inzwischen festgestellt, sie war schwanger. Und zwar von einer Affäre mit einem französischen Leutnant. 19 Jahre, schön wie ein Götterbild, hat sie gesagt. Aber dann eine Schwangerschaft, wenn die entdeckt worden wäre, dann wäre sie geliefert gewesen. Keine Witwenpension mehr. Tochter weggenommen, Ruf und Ehre ein für alle Mal beschädigt. Da war sie sehr verzweifelt, als sie diese Schwangerschaft in der Haft erst entdeckte und hat dann einen alten Freund, dessen Bewerbung ihre Hand sie schon einmal abgelehnt hatte, nämlich August Wilhelm Schlegel, dem hat sie sich anvertraut und gesagt, bring mir Gift. Ich bring mich um, bevor man mich als entehrte Hure der Franzosen an den Pranger stellt. August Wilhelm Schlegel ist zur Stelle. Er hat das Gift dabei. Da kommt die Nachricht, dass sie freigelassen wird. Ihr Bruder hat eine Eingabe beim preußischen König gemacht, für dessen Truppen er als Arzt gearbeitet hat. Nun kümmert sich August Wilhelm Schlegel darum, dass sie heimlich entbinden kann, in der Nähe von Leipzig. Er muss zurück nach Amsterdam, wo er eine Hauslehrerstelle bekleidet. So bittet er seinen Bruder Friedrich, sich um Caroline zu kümmern. Friedrich Schlegel ist 21 Jahre alt, die hochschwangere Caroline ist 30 Jahre alt. Die beiden haben sich dann sehr, sehr gut verstanden. Friedrich sich in diese hochschwangere, sehr viel ältere Frau furchtbar verliebt. Das ist alles in Briefen und in seinem Roman Luzinde, wo er sie porträtiert hat, aufbewahrt. Im November 1793 bringt Caroline einen kleinen Jungen zur Welt. Er wird auf den Namen Julius getauft. Sie gibt dieses Kind der Glut und Nacht, wie sie es selbst nennt, in Pflege. Eine Vorgehensweise, die damals durchaus üblich ist, wie die Historikerin Brigitte Rosbeck sagt. Kinder wurden, so war es ja dann bei diesem außerehelich geborenen Julius, in Pflege gegeben und dann auch lange Zeit gar nicht wieder besucht oder zurückgenommen. Nun ist dieser Julius ja mit 1,5 Jahren dann gestorben und sie hat das Kind, nachdem sie es mit 4 Monaten fremden Leuten überlassen hat, ihr nur noch ein einziges Mal besucht und bis zu dessen Tod nicht mehr. Wohin nun mit Caroline? Sie ist nirgendwo willkommen. Überall gilt sie als persona non grata. In Gotha, in Dresden, in Göttingen. Ihre Freundschaft mit Forster, dem Führer der Mainzer Jakobiner, und ihre Inhaftierung in Königstein und Kronberg machen sie zur Verfemten. Den gesellschaftlichen Umgang mit ihr kann man sich nicht leisten. Ihre Heimatstadt Göttingen erlässt ein Aufenthaltsverbot für Caroline. Das ist bitter. Meine Existenz in Deutschland ist hin. Beinahe alles ist wahr geworden, was ich damals voraussah, als ich überlegte, ob es besser sei, zu sterben oder zu leben. Wer kennt mich, wie ich bin? Wer kann mich kennen? Man hält mich für ein verworfenes Geschöpf und meint, es sei verdienstlich, mich vollends zu Boden zu treten. Gerettet wird sie wiederum von August Wilhelm Schlegel. Er heiratet sie und gibt ihr eine bürgerliche Existenz. Caroline geht damit ihre zweite Vernunft-Ehe ein. Sie liebt ihn nicht, aber sie schätzt ihn und ist ihm zutiefst dankbar für die Sicherheit, die er ihr und ihrem Kind gibt. Beide Partner betrachten diese Ehe nie anders als wie ganz frei. Während Caroline auf der Suche nach einem neuen Lebensweg ist, flüchtet sich Dorothea in innige Freundschaften mit Gleichgesinnten und Geistesverwandten. Sucht in literarischen Salons Ausgleich für ihre unglückliche Ehe mit dem 10 Jahre älteren Bankier Simon Veit. Dorotheas engste Freundinnen sind Henriette Herz und Rahel Farnhagen. Henriette Herz gründet einen Tugendbund, dem Dorothea beitritt. Streng, vertraulich und geheim soll es dort zugehen. Es gibt Aufnahmeriten und Prüfungen. Alle Mitglieder sind zu schonungsloser Offenheit verpflichtet. Seelenanalyse bis auf den Grund ist das Ziel. Außerdem natürlich Gutes tun, tugendhaft sein. Mit dabei sind etwa 1 Dutzend Frauen und Männer. Henriette Herz, Dorothea, die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt. Und auch hier geschieht das, was immer wieder zu allen Zeiten in allen Jahrhunderten passiert. Es entwickeln sich komplizierte Liebesbeziehungen. Zwietracht, Eifersucht und Neid bringen den Tugendbund auseinander. Carola Stern schreibt in ihrer Dorothea-Biografie: Wilhelm liebte zunächst Jette, diese wiederum Karl. Doch der liebte Jette nicht, sondern offenbar die Dachröden. Diese liebte Wilhelm, doch glaubte sie, dieser fühle sich nach Jette zu Therese hingezogen, während Wilhelm dachte, Caroline werde Frau La Roche und so weiter. Der reichlich pubertär angehauchte Tugendbund zerfällt dadurch Anfang der 1790er Jahre. Der Enthusiasmus liegt am Boden. Freundschaft und geistige Höhenflüge erlebt Dorothea dann weitaus lebendiger in den literarischen Salons, wo sie später auch Friedrich Schlegel kennenlernen und seinetwegen aus ihrem bürgerlichen Leben ausbrechen wird. Die hauptsächlich jüdischen Salons in Berlin haben im ausgehenden 18. Jahrhundert ihre Blütezeit. Einladende sind immer Frauen, erklärt die Historikerin Brigitte Rosbeck. Indem sie eine Salonkultur entwickelt haben, haben sie sich das eigene Forum geschaffen. Dann sind es doch alles Frauen in ihrer Zeit, die durch überdurchschnittliche geistige Beweglichkeit aufgefallen sind. Durch ein Übermaß an weiblicher Bildung, auch Herzenswärme. Und sie haben ihre Umgebung, die Männer, in ihren Bann geschlagen. Und nicht qua erotischer Ausstrahlung, sondern wegen ihres So-Seins. Zu den bekanntesten Salons in Berlin zählen die von Henriette Herz und Rahel Varnhagen. Gemeinsam mit ihnen gehört Dorothea zu den angesehensten Salonieren der Stadt. Sie ist lebhaft, witzig, spöttisch. Sie traut sich, eine eigene Meinung zu vertreten. Dorothea gewinnt an Selbstwertgefühl und fühlt sich einer intellektuellen Elite zugehörig. Bücher und Literatur, darin befindet sich das wahre Leben. Tiefe Gefühle, Liebe, Leidenschaft. Dorothea liest viel. Klopstocks Oden, Lessing, Goethes Werther, der 1774 erschienen ist. Goethe wird hoch verehrt und auf einen Thron gehoben. Da ahnt Dorothea noch nicht, dass sie ihm später häufiger begegnen wird. Henriette Herz berichtet: Keine von uns, den ich damals für irgendeinen Helden oder eine Heldin aus den Romanen der Zeit schwärmte. Und obenan stand darin die geistreiche, mit feuriger Einbildungskraft begabte Tochter Mendelssohns. Im Sommer 1797 erscheint ein neuer Gast in den Salons, der vielversprechende 25-jährige Intellektuelle Friedrich Schlegel. Der sich zuvor im Auftrag seines Bruders um Caroline gekümmert hat und sich in sie verliebt hat. Aber nun ist Caroline mit seinem Bruder, August Wilhelm, verheiratet. Friedrich Schlegel ist hochintelligent, außergewöhnlich gebildet, aber auch in einem besonderen Maße egozentrisch. Er ist nicht nett, charmant, verbindlich. Viele mögen ihn nicht, weil sie ihn als zu harsch empfinden. In Henriettes Salon lernt er die 33-jährige Dorothea kennen. Der Altersunterschied macht sie für ihn noch attraktiver. Er schreibt: Sie ist eine wackere Frau, von gediegenem Wert. Sie ist aber sehr einfach und hat für nichts in und außer der Welt Sinn, als für Liebe, Musik, Witz und Philosophie. In ihren Armen habe ich meine Jugend wiedergefunden. Und ich kann sie mir jetzt gar nicht aus meinem Leben wegdenken. Friedrich und Dorothea, beide streben nach dem tiefgründigen Leben und auf der Suche danach begegnen sie sich. Sie ergänzen sich, spotten über die Welt und sind unerbittlich in ihrem Urteil. Dorothea ringt sich nun zu einer folgenschweren Entscheidung durch. Sie verlässt ihren Mann Simon Veit. Sie verlässt ihr bürgerliches Leben, jede Sicherheit, ihre Kinder. Sie setzt alles auf eine Karte. Der Preis für Dorothea ist unendlich hoch. Nun ist sie nicht mehr länger die jüdische Bankiersgattin, sondern die intellektuelle Salondame und Geliebte eines jüngeren Mannes. Dorothea wird krank, ist wochenlang bettlägerig. Und dennoch, sie ist sich ihrer Liebe sicher. Für Friedrich ist alles viel leichter. Er muss nichts zurücklassen, er gewinnt nur. Es ist auffallend, wie zurückhaltend er sich nach außen verhält. Er erwähnt sie wenig in seinen Briefen, schreibt Sätze wie: Meine Freundin lebt glücklicherweise sehr eingezogen und schont meine Zeit aufs Äußerste. 1798 reicht Dorothea die Scheidung ein. Es folgen lange, quälende Auseinandersetzungen mit ihrem Mann. Simon Veit will an der Ehe festhalten. Er bittet, bettelt, versucht, sie zu halten. Sie verabscheut ihn deshalb. Schließlich fügt er sich, ohne weiteren Druck auszuüben. Nach geltendem Recht hat Dorothea keinen Anspruch auf ihre beiden Söhne. Simon Veit erklärt sich aber bereit, der Mutter den 6-jährigen Philipp zu lassen, bis zum 10. Lebensjahr. Im Januar 1799 wird die Ehe von einem jüdischen Gericht geschieden. Dorothea schreibt: Seit 3 Wochen bin ich, nach vielen Kontestationen, Szenen, nach manchem Schwanken und Zweifeln, endlich von Veit geschieden. Und ich wohne allein. Aus diesem Schiffbruch, der mich von einer langen Sklaverei befreit, habe ich nichts gerettet als eine sehr kleine Revenue, von der ich nur äußerst sparsam leben kann. Vielen guten, frohen Mut, meinen Philipp, einige Menschen, mein Klavier. Neubeginn. Die beiden schmieden Zukunftspläne. Wohin? Vielleicht nach Jena, wo der Bruder August Wilhelm und Caroline nach ihrer Heirat hingezogen sind. Der ältere Bruder und seine Frau haben sich dort gut eingelebt. Nach den Mainzer Ereignissen und ihren Erfahrungen als persona non grata hat Caroline nun wieder festen Boden unter den Füßen. Sie ist gesellschaftlich keine Aussätzige mehr. Nur wenige lassen sie ihre Vergangenheit spüren. Bei Herder sind sie zum Tee eingeladen, gemeinsam mit Wieland. Dann Mittagessen bei Goethe in Weimar. In den ersten Jahren in Jena ist August Wilhelm Schlegel vor allem mit der Übersetzung der shakespeareschen Dramen beschäftigt. Caroline unterstützt seine Arbeit und greift häufig selbst zur Feder. Ihr Anteil sei nicht zu unterschätzen, sagt die Historikerin Brigitte Rosbeck. Es ist auffallend, wie sie durch ihre Impulse die Männer anregt zu geistigen Produkten. August Wilhelm Schlegel hätte die Shakespeare-Übersetzungen, das ist das Werk oder die Leistung, von der heute noch gesprochen wird, hätte er ohne Caroline nicht fertiggebracht. Und es war ihm auch bewusst geworden, dass ohne sie vieles nicht funktionieren würde. Das mit dem Geldverdienen war in dieser Zeit nicht so einfach für ihn. Und er hielt sich auch mit Rezensionen über Wasser. Es gab ja sehr viele Zeitschriften, die Bücherbesprechungen en masse dem Leser präsentierten. Und wer schrieb diese Rezensionen? Das war Caroline. Sie machte das genial, mit spitzer Feder, mit klarem Blick. Schnell erfasste sie Wesentliches und hatte eben, was die spitze Feder anging, manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten getan, was ihr, bezogen später auf Schiller, natürlich auch nicht gerade half, sich im etablierten Jena das rechte Standing zu verschaffen. Was Caroline zu Papier brachte, wurde in der Regel unter dem Namen ihres Mannes veröffentlicht. Das Gleiche gilt für Dorothea. Auch ihr Werk wurde weitgehend unter dem Namen ihres Mannes publiziert. So haben denn auch beide kein literarisches Œuvre im eigentlichen Sinne hinterlassen. Im Winter 1797 sind die Brüder Schlegel und Caroline mit der Gründung einer eigenen Zeitschrift beschäftigt. Sie soll zum Sprachrohr ihrer neuen Bewegung werden, der Romantik. Unermüdlicher Mitarbeiter ist auch Friedrich von Hardenberg, der seine Beiträge mit Novalis unterzeichnet. Im Mai 1798 erscheint das erste Heft in einer Auflage mit 1250 Exemplaren, der Titel Athenäum. So wie das Lebensgefühl der Frühromantiker ist, so soll die Zeitschrift sein. Fantasie und Gefühl begehren auf gegen die Vorherrschaft des Rationalen. Konventionen althergebrachtes, am besten alles über Bord. Barbara Sichtermann? Sie wussten, sie entwickeln etwas Neues. Die Stichworte weg von der Geschlossenheit der Klassik, offene Formen, Friedrich Schlegel nannte das Fragmente bitte zulassen. Auch das Unerklärliche, das Dämonische, Magische sollte als Inhalt vorkommen. Diese Topoi sind wichtig gewesen für die Romantik. Vor allem Unfertiges, Aphorismen, rasch notierte Gedankensplitter stehen hoch im Kurs. Friedrich Schlegel und Novalis entwickeln sich zu Meistern dieser Form. Von Freunden und Bekannten fordern sie immer wieder Fragmente als Beitrag für ihre Zeitschrift Athenäum. Im Oktober 1798 zieht auch Friedrich Wilhelm Schelling nach Jena. Er hat bereits 1796 ein philosophisches Manifest verfasst. Kerngedanke ist die absolute Freiheit des Individuums. Er ist 23 Jahre alt, ein ausgesprochen attraktiver Mann, athletisch, männlich, trotzig. In Jena sind alle von ihm fasziniert, allen voran Caroline. Was Schelling betrifft, so hat es nie eine sprödere Hülle gegeben. Aber ungeachtet ich nicht 6 Minuten mit ihm zusammen bin ohne Zank, ist er doch weit und breit das Interessanteste, was ich kenne. Welch zentrale Rolle Schelling im Kreise der Jenaer Frühromantiker spielen wird, ist da noch nicht absehbar. Es ist das Jahr 1799. Auch Friedrich Schlegel ist nach Jena umgesiedelt. Dorothea folgt ihm in das kleine Haus am Löbter Graben. Caroline nimmt sie und ihren Sohn in Empfang. Diesen Mittag kam die Veit an, nachdem Friedrichs Ungeduld aufs Höchste gestiegen war. Also nun ist sie da. Da ist sie. Merkt ihr es wohl. Sie hat ein nationales, c'est-à-dire jüdisches Ansehen, Haltung und so weiter. Hübsch kommt sie mir nicht vor. Die Augen sind groß und brennend, der Unterteil des Gesichts aber zu abgespannt, zu stark. Größer wie ich ist sie nicht, ein wenig breiter. Die Stimme ist das Sanfteste und Weiblichste an ihr. Dass ich sie liebgewinnen werde, Daran zweifle ich keineswegs. Es beginnt eine Zeit des einträchtigen und harmonischen Miteinanders. Dorothea wohnt mit ihrem Sohn im Parterre, Caroline mit Tochter Auguste und Wilhelm über ihnen, Friedrich oben im Dachgeschoss. Eine WG mit Gemeinschaftsanspruch. Einige Wochen später schreibt Dorothea an ihre Freundin Rahel Farnagen: Es geht mir hier gut, meine Freundin. Und mit welchen Menschen lebe ich? In den 6 Wochen, die ich nun hier bin, habe ich noch nicht ein einziges Wort gehört, das mir eine unangenehme Empfindung gemacht hätte. Mit Caroline bin ich sehr zufrieden. Ich bin du dernier bien mit ihr. Und das ist nicht so etwas Leichtes. Denn sie schmeichelt nicht ein einziges Mal und tut dergleichen nie aus reiner Gefälligkeit. Ich musste also von ihrer Seite eine etwas scharfe Prüfung ausstehen, ehe sie mir gut ward. Freundlich war sie aber von Anfang an. Man muss sich das Zusammenleben der Bewohner des Hauses am Löbter Graben schon vorstellen wie in einer modernen Wohngemeinschaft, sagt die Jenaer Literaturwissenschaftlerin Gisela Horn. Man muss sich es vielleicht auch nicht so gepflegt und so schön bürgerlich vorstellen. Der Haushalt der Familie Schlegel war eher nachlässig und da gab es mehr Tassen ohne Henkel als mit Henkel. Die WG am Löbter Graben bildet den Kern der Jenaer Frühromantiker. Barbara Sichtermann weist auf den historischen Kontext hin. Dieser Kreis von Jena hielt auch deshalb so gut zusammen, weil es eine Zeit war, in der der revolutionäre Atem, der so über Europa einmal hinweggeweht war von Frankreich aus, der stockte jetzt und die Reaktion marschierte, die Mainzer Republik wurde zerschlagen und so weiter. Napoleon kam hoch und die Freigeister damals hatten auch das Gefühl, sie müssten zusammenhalten, sozusagen, um sich zu schützen. Die WG am Löbter Graben ist gesellig und gastfreundlich. Man trifft sich mit Jean-Paul, mit Goethe, mit Herder und Wieland, mit Tischbein, mit Fichte und Clemens Brentano. Novalis, Schelling und Tieck gehören sowieso dazu. Am Mittagstisch sitzen oft weit über 10 Personen. Es wird diskutiert, gestritten und gelacht. Man liest sich gegenseitig die selbstverfassten Gedichte vor. Für züchtige Hausfrauen, wie sie Schiller gepriesen hat, haben weder Caroline noch Dorothea Verständnis. Einmal sprechen sie über Schillers Lied von der Glocke und machen sich darüber lustig. Sie seien fast von den Stühlen gefallen vor Lachen. Auch an Schillers Gedicht »Die Würde der Frauen« lassen sie kein gutes Haar. »Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben.« Daraus entsteht am Löbter Graben »Ehret die Frauen«. Sie stricken die Strümpfe, wohlig und warm, zu durchwarten die Sümpfe, flicken zerrissene Pantalons aus, kochen dem Manne die kräftige Suppen, putzen den Kindern die niedlichen Puppen, halten mit mäßigem Wochengeld Haus. Dorothea erlebt auch die Zeit mit Friedrich Schlegel als erfüllend. Umgeben von gleichgesinnten, klugen Freunden, trotzdem eingebettet in Zweisamkeit. Das ist das Leben, so wie sie es sich ersehnt hat. Nicht zu übersehen ist jedoch ein leichtes Ungleichgewicht. Dorothea ist die heftig und leidenschaftlich Liebende. Friedrich ist deutlich zurückhaltender. Sein Roman »Luzinde« ist erschienen. Von Anfang an ist er skandalumwittert. Kernthema ist das neue Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Literaturwissenschaftlerin Gisela Horn. Das Kernstück dieses Romans ist ja Lehrjahre der Männlichkeit und da führt er die verschiedenen Frauentypen vor, die wichtig sind, damit Männer etwas lernen, Lehrjahre der Männlichkeit. Und da kommt Caroline natürlich auch vor als Typus. Aber die Krone bekommt dann sozusagen Luzinde und das ist Dorothea aufgesetzt. Der Typ, der ihm sozusagen auf der höchsten Sprosse der Leiter entgegenkommt, das ist Dorothea, Klammern Luzinde. Inhalt des Romans: Julius und Luzinde leben in freier Liebe, der Sinnlichkeit und dem Vergnügen hingegeben. Friedrich Schlegel lässt Julius und Luzinde bei ihren erotisch-sexuellen Vergnügungen die Rollen tauschen. Der Frau wird vollkommene sexuelle Gleichberechtigung zuerkannt. Schnell ist das Urteil zementiert. Friedrich habe in den obszönen Szenen der Luzinde nichts anderes beschrieben als sein Verhältnis zu Dorothea. Neben inhaltlicher Obszönität ist es auch die schwierige Form des Romans, die Leser abschreckt. Es gibt keine eigentliche Geschichte. Friedrich bietet ein Füllhorn an Fragmenten, Aphorismen, Briefauszügen und psychologischen Reflexionen. Die Zeitgenossen schütteln den Kopf. Friedrich Schlegel, tangiert das nicht. Er versteht sich als Kulturrevolutionär. Skandale erregen, provozieren, Moral und Konventionen in Frage stellen, die er als heuchlerisch empfindet. Das ist sein Anliegen, auch um den Preis, andere damit zu verletzen. Anders Dorothea. Sie fühlt sich entblößt und ihr Intimstes an die Öffentlichkeit gezerrt. Trotzdem hält sie zu Friedrich, verteidigt ihn, zeigt Verständnis für das literarische Genie. Was Lucinde betrifft. Oft wird mir es heiß und wieder kalt ums Herz, dass das Innerste so herausgewendet werden soll, was mir so heilig war, so heimlich. Jetzt nun allen Neugierigen, allen Hassern preisgegeben. Ich denke aber wieder, alle diese Schmerzen werden vergehen, mit meinem Leben und das Leben auch mit. Und alles, was vergeht, sollte man nicht so hoch achten, dass man ein Werk unterließe, das ewig sein wird. Die gesellschaftliche Ächtung hält lange an. Dorothea erträgt es, so wie sie auch die Jahre mit Simon Veit ertragen hat. Äußerlich lässt sie die feindseligen Reaktionen an sich abperlen. Unbeschwertes Glück hat sie in ihrem Leben nie erlebt, schreibt ihre Biografin Carola Stern. In das WG-Leben am Löbter Graben schleicht sich zunehmend Streit und Unfrieden ein. Auslöser sind Caroline und Friedrich Schelling, die sich ineinander verlieben. Ausgerechnet Schelling, der junge, geniale Philosoph, den Goethe nach Jena geholt hat. Die Jena-Romantiker, Frühromantiker werden sie auch oft genannt, die haben das als Bruch empfunden. Schließlich war Caroline verheiratet und die Moralisten unter den Freunden, die fanden das ganz unmöglich, dass sie sich da in aller Offenheit eine Affäre leistet. Aber es war eben nicht nur eine Affäre, sondern es war wirklich eine tiefe Liebe, die auch gehalten hat bis zu Carolines Tod. Insbesondere Friedrich Schlegel erträgt es nicht, Caroline, die Frau seines Bruders, mit einem 12 Jahre jüngeren Mann liiert zu sehen. Und nicht nur das, auch beruflich überflügelt Schelling sie alle. Weil er blitzartig populär wurde, an der Jena Universität großen Erfolg hatte, größeren als Honorarprofessor Wilhelm Schlegel, als Friedrich Schlegel so mit seinen Publikationen haben konnte, er war ein Star. Und die anderen waren zwar geachtet und auch wichtig und berühmt, aber Schelling hat sie alle überstrahlt. 1801 sind alle mehr oder weniger miteinander zerstritten in der legendären Wohngemeinschaft am Löbter Graben, der Kommune 1 der deutschen Kulturgeschichte, wie Barbara Sichtermann sie genannt hat. Schließlich kommt es zu offenen Feindseligkeiten und hasserfüllten Szenen. Die Atmosphäre im Haus wird unerträglich. Auf Friedrichs Drängen hin ergreift auch Dorothea Partei gegen Caroline. Wer die Feindin Friedrichs ist, ist auch ihre Feindin. Warum im Einzelnen, kann nur gemutmaßt werden. Jedenfalls brechen Gemeinheit und Gehässigkeit aus ihr hervor. Weil sie ihrem Friedrich über alles verehrt, und jedem, der ihrem Friedrich etwas Böses vermeintlich will, zu ihrer Feindin erklärt, wetzt Dorothea das Messer gemeinsam mit Friedrich. Das Experiment WG ist gescheitert. Freie Moral, neue Lebensformen, Gemeinschaft. Es hat nicht wirklich funktioniert. Caroline erträgt die Anfeindungen und Verunglimpfungen. Ihre Biografin Brigitte Rosbeck. Darüber hat sie sich hinweggesetzt. Und wenn man bedenkt, dass dieser Schelling, ein Mann wie Granit mit einem weichen Kern allerdings, ihr von Anfang an ganz arg gefallen hat und dass das derjenige war, dem eigentlich einzig ihre Liebe gehört hat, da gab es für die beiden keine Alternative. Das ist etwas, das geschieht. Caroline reist mit Schelling und ihrer Tochter nach Bamberg. Die Schlegel-Brüder und Dorothea bleiben im Löbter Graben zurück. Bald nach der Trennung von ihrem Mann gibt es erneut einen tiefen und diesmal sehr schmerzlichen Einschnitt in Carolines Leben. Das war der Tod von Carolines Tochter Auguste. Die starb im Jahre 1800 an der Ruhr, wie es hieß. Das war für Caroline ein Verlust, den sie nie verschmerzt hat. Das kommt immer wieder in ihren Briefen zum Ausdruck. Sie hat sich nie darüber trösten können. Diese Tochter und Gefährtin, die einzige ihrer 4 Kinder, die groß geworden war, 15 Jahre, verloren zu haben. Ihre Beziehung zu Schelling geriet daraufhin in eine tiefe Krise, denn auch Schelling und sie fingen plötzlich an zu moralisieren und zu glauben, der Himmel habe sie durch diesen Tod für ihre illegitime Liebe bestraft. Caroline versinkt in Schuldgefühlen. Sie will Schelling fortan nur noch als Sohn sehen. Es dauert lange, bis die beiden den Weg wieder zueinander finden und schließlich doch heiraten. Sie gehen nach München. Dort leitet Schelling die Akademie der Künste. Caroline lebt nur noch für ihn. Ihre Liebe nimmt Züge der Selbstverleugnung an. Das, was sie Dorothea vorgeworfen hat, lebt sie nun selbst. Ich lebe nicht in mir, sondern völlig in dir. Du, mein Herz, meine Seele, mein Geist, ja auch mein Wille. Ich lebe nur noch halb und wandle wie ein Schatten auf der Erde. Ich hab im Traum geweint. Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Am 7. September 1809 stirbt Caroline. Man vermutet an der Ruhe, aber es kann auch Typhus gewesen sein. Schelling fällt in eine tiefe Verzweiflung. Caroline ist in Maulbronn beerdigt. Das war ihre letzte Reise. Ihr Grab liegt sehr schön am Rand eines Mönchsfriedhofs. Also diese freche Frau liegt auf einem Mönchsfriedhof begraben. Dorothea hat noch fast 3 Jahrzehnte vor sich. Nach der gemeinsamen Zeit im Löbtergraben scheint Friedrichs Begeisterung für die 37-Jährige abzukühlen. Er macht anderen Frauen den Hof. So zum Beispiel der Schriftstellerin Sophie Mereau und Ralf Varnhagen in Berlin. Dorothea ist oft krank. Sie spielt das Spiel mit. An Ralf Varnhagen schreibt sie: Liebe, behalten Sie ihn mir nicht so lange. Und überhaupt seien Sie nicht gar zu perfide gegen mich. Sie wissen noch gar nicht, wie ich diesem Menschen hingegeben bin. Die große Liebe mit anderen Frauen teilen müssen. Eine Rolle, die heute nicht schön ist und auch damals nicht schön war. Dorothea wird verbittert, ihr Selbstbewusstsein beschädigt. Warum geht sie nicht? Dafür war sie intelligent genug. Sie war ja auch in einem hochintellektuellen Haushalt, Tochter von Moses Mendelssohn, aufgewachsen. Da fehlte gar nichts. Die Bildung war da, die Mehrsprachigkeit, eine gewisse Weltläufigkeit, ja, sich schnell auch in der Fremde zurechtfinden und sowas, das konnte sie doch alles. Friedrich Schlegel ist zerrissen, mal euphorisch, dann wieder schwermütig, oft mit sich unzufrieden und hadernd, ruhelos. Er beginnt arbeiten, verwirft sie, streicht, fängt von vorn an. Er schießt immer wieder übers Ziel hinaus und kommt nie an. Das Geld verdienen und Geld heranschaffen überlässt er Dorothea. Sie ist es im Wesentlichen, die für den Lebensunterhalt sorgt. Sie schreibt Übersetzungen, Aufsätze, Kritiken, die meist unter Friedrich Schlegels Namen veröffentlicht werden. Immer wieder entschuldigt sie seine egozentrischen Eskapaden. Bertha Bat Strauß, deutsch-jüdische Publizistin, bemerkt: Es ist merkwürdig anzusehen, wie die selbstständig denkende Tochter Moses Mendelssohns nun auf jedes eigene Werk verzichtet, um in Demut als Handwerkerin ihm Brot zu schaffen, bis er es kann. Kein glückliches Leben ist's, das sich die Tochter des jüdischen Philosophen erstritt. Es folgt eine Odyssee durch die großen Städte Europas. Mehrere Jahre in Paris, Köln, Wien und Rom. Friedrich Schlegel ist immer auf der Suche nach einer Festanstellung. Die Hoffnungen erweisen sich stets als Trug. Nirgends findet er eine lukrative Stelle. Die Schlegels sind bitterarm und einsam. Verwandte und Bekannte werden angepumpt. Das ist peinlich und entwürdigend. Am häufigsten schicken Simon Veit und August Wilhelm Geld. Ein neuer Entschluss wird gefasst. Sie wollen katholisch werden und ihre Zuflucht im Glauben suchen. Im April 1808 legen Dorothea und Friedrich das katholische Glaubensbekenntnis ab. Dorothea beginnt zu frömmeln und gibt nicht eher Ruhe, bis auch ihre beiden jüdischen Söhne zum Katholizismus konvertieren. Die Söhne fühlen sich zur Malerei hingezogen und gehen nach Rom, wohnen dort gemeinsam mit einigen Malerfreunden in einem Palazzo, einem alten Künstlerhaus, inmitten eines Künstlerviertels auf dem Monte Pincio. Sie haben eine neue Schule in der Malerei begründet, die Nazarener. Sie wollen die Kunst im Geiste des Christentums erneuern, auf den Spuren Dürers und Raphaels. Philipp, Dorotheas jüngster Sohn, bringt es zu einem bescheidenen Erfolg. Immerhin malt er ein Fresko für den Vatikan. Als in Deutschland ein kritischer Zeitungsartikel über die Nazarener erscheint, tobt Dorothea, wie seinerzeit in Jena gegen Caroline. Sie fordert Friedrich auf, es diesen Rezensenten heimzuzahlen. Doch nicht ironisch und mit feinem Witz. Diesmal muss hinlänglich grob und tüchtig geschlagen werden, dass dem Affen die Luft vergeht. Mir brennt das Herz im Leibe, wenn ich sehen und hören muss, was solch elendes Gauklerpack sich herausnehmen darf. Pöbel, Ungeziefer, Missgeburt. Gib's ihn auf die Schnauze. Los, schlag zu. Dorothea kann leidenschaftlich lieben und hassen, vergöttern und verachten, übertreibt in allem, was sie tut. Friedrich Schlegel stirbt 1829. Nach seinem Tod zieht Dorothea nach Frankfurt am Main. Dort arbeitet ihr jüngster Sohn Philipp Veit inzwischen als Direktor des Städelschen Museums. Nun erlebt sie nochmal die Rolle der Großmutter, trägt eine Witwenhaube, abgesetzt mit einer Rüsche, Familienidyll im Biedermeier. Im Zimmer steht ein Betschemel, an der Wand hängt ein Kruzifix und auf dem Tisch liegt ein Rosenkranz. Mit den jungen Dichtern, die sich Junges Deutschland nennen und gegen versteinerte Kirche, gegen Restauration und Zensur ankämpfen, kann sie wenig anfangen. Heine, Börne, Gutzko, wie sie alle heißen. Noch unverständlicher findet sie es, dass junge Autoren den Roman Lucinde von Friedrich Schlegel neu entdecken und ihn neu verlegen. Carola Stern schreibt: Welche Ironie! Die altgewordene, leibhaftige Lucinde, die einstige Göttin der Sinnlichkeit und freien Liebe, wetterte nun als Biedermeier-Oma gegen jene, die Lucinde gegen ihre Verleumder schützten. Für ihren Neffen Felix Mendelssohn Bartholdy jedoch, der bereits ein bekannter Komponist ist und häufig in Frankfurt zu Besuch, ist diese alte Tante die geistreichste, lebendigste und liebenswürdigste der ganzen Familie. Im Frühjahr 1839 zieht sie in das kleine Gartenhaus in die ländliche Abgeschiedenheit des Dorfes Bockenheim, das ihr Sohn vor den Toren Frankfurts gemietet hat. Dort sichtet sie ein Konvolut von Briefen und verbrennt ein Blatt nach dem anderen im Herdfeuer. Am 3. August 1839 geht ein außergewöhnliches und ereignisreiches Leben zu Ende. Mit 75 Jahren stirbt sie. Ihr Grab befindet sich auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Sie hörten Caroline von Schelling und Dorothea von Schlegel. Porträt zweier Salonieren des 18. Jahrhunderts. Feature von Margareta Blom-Schinnerl. Es sprachen Birgitta Asheuer, Ilona Strauß, Gargana Muscala, Andrea Wolf und Hans-Jörg Krumpholz. Ton und Technik Ursula Potyra. Regie Burkhard Schmidt. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2013.